Plattform 3. Hören Teil 2. Kurze Durchsagen verstehen. Aufgabe 5b. Hören Sie jetzt die Durchsagen. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 1. Liebe Fluggäste, Ihre Maschine LH-337 nach Berlin, planmäßiger Abflug um 17.35 Uhr, ist nun am Ausgang C22 zum Einsteigen bereit.